Kundgabe 2447. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.08.1942. Ankündigung des göttlichen Strafgerichtes. Alles auf Erden deutet hin auf den Verfall, auf den geistigen Untergang. Und es ist darum nötig geworden, dass die Menschheit aufmerksam gemacht wird auf das Ende, das noch überraschend kommen wird für alle, die im Glauben stehen. Es sollen aber die Menschen vorher gewarnt und ermahnt werden zur Umkehr. Es soll das Ende nicht unangekündigt über sie kommen. Und deshalb gibt Gott schon lange zuvor Kunde durch Menschen, die dazu berufen sind, die kommende Zeit mit ihren Schrecken und Nöten vorauszusagen. Es werden diese nicht viel Glauben finden bei den Mitmenschen. Sie werden vielmehr verlacht werden und ihrer Worte wird nicht sehr geachtet werden. Doch Gott lässt kein Gericht über die Menschheit kommen, ohne sie vorher in Kenntnis zu setzen, ihnen jedoch die Freiheit lassend, diese Ankündigung anzunehmen, also für Wahrheit zu halten oder sie abzulehnen. Es ist keine lange Zeit, die nach den Ankündigungen noch vergehen wird, bis diese sich erfüllen. Und doch würde sie genügen zur Rückkehr zu Gott. Sie würde genügen zur Umgestaltung des Denkens, so wie der Mensch nur willig wäre und die ernstlichen Mahnungen Gottes beachten möchte. Doch nur wenige erkennen die Notlage und tragen dieser Rechnung. Nur wenige gehen in sich und nehmen die Arbeit an ihrer Seele in Angriff. Und diese wenigen werden gefasst und überzeugt, dem göttlichen Eingriff entgegensehen und im Glauben gestärkt ihn erwarten. Denn sie erkennen, dass sich die Schrift erfüllet, dass alles so kommen muss, wie es geschrieben steht. Denn es ist der geistige Verfall nicht mehr aufzuhalten. Nur sollen noch gerettet werden, deren Wille nicht gänzlich dem Gegner Gottes hörig ist und die darum von den kommenden Eingriffen noch Nutzen ziehen können für ihre Seelen. Die Barmherzigkeit Gottes gilt diesen schwachen Erdenmenschen. Sie sucht ihnen Hilfe zu bringen und kommt ihnen deshalb im Wort entgegen, sie belehrend und auf das Kommende aufmerksam machend. Nur wenige aber nehmen das göttliche Wort an. Nur wenige sind gläubig und nehmen sich jenes zu Herzen. Und darum wird auch nur wenigen geholfen werden können, so die Zeit kommt, die für die Menschen ein Ende bedeutet, die sich nicht zuvor mit Gott verbunden haben. Amen.